Jakobs Geschichten. In Jakobs Geschichten, um einen Buchtitel Thomas Manns im Plural zu gebrauchen, weil es ja mehr als eine Geschichte gibt und man niemals weiß, welche die wahre ist, hat man ebenfalls die Daten verfälscht. Wenn dem nicht so wäre und wenn der Jakob, von dem man uns erzählt, tatsächlich der Begründer der 12 Stämme Israels ist, dann haftet an allem und nicht nur an Juda das Stigma echten Betruges. Aber dieser Jakob muss der Prototyp des Stammes Juda sein. Wie Gérard de Sète schreibt, taucht der Name Israel erst bei dem Auszug aus der Wüste auf. Der Kampf jenes Jakob mit dem Engel dürfte, sofern es nicht einer von Enochs Engeln oder ein Außerirdischer war, mit Esau geführt worden sein oder mit einem seiner Anhänger, die den Verrat und den Schwindel zu rächen versuchten, die Anmaßung der obersten Führung des Geschlechts der Halbgöttlichen, der Giganten. Weshalb sollte Jakob mit einem Engel kämpfen müssen? Der Engel wird einer der überlebenden Giganten der nordisch-hyperboreischen Rasse gewesen sein, bei deren Entthronung und Vernichtung die Juden den Tiermenschen, dem Pasus, Hilfe leisteten. Wie soll einer wissen, ob die anderen Stämme Israels nicht auf irgendeine Weise umgebracht worden sind, zusammen mit Moses, dessen Verschwinden auch in Dunkel gehüllt bleibt? Unserer Meinung nach hat man diese ganze Erzählung zu einem Mythos gemacht, wie die Berichte Homers über Troja. Das wirkliche Geschehen wird uns immer unbekannt bleiben, denn hier können keine erfolgreichen Ausgrabungen stattfinden, die Ruinen ans Licht brächten. Ganze Berge von Unwahrheiten und historischen Fälschungen sind hier aufgehäuft worden. Mit Sicherheit kann man nur eines wissen, dass am Anfang der Betrug stand. Unser Bestreben ist es nun, dieses Geheimnis zu durchdringen, wobei wir uns der Einweihung des goldenen Bandes und der Erkenntnisse des esoterischen Hitlerismus bedienen. Das Problem ist niemals vorher derartig eingehend und gründlich behandelt worden. Es gibt ein außerordentliches Buch, bedauerlicherweise mit übelwollender Tendenz, von Gérard de Sète, La Race Fabuleuse, die fabelhafte Rasse. Wegen jenes antigermanischen, antinordischen Vorurteils, das unter Galliern, also den Franzosen, so verbreitet ist, versucht der Autor, die Merowinger und die Franken in Juden umzuwandeln. Er kehrt alle Begriffe um, denn wenn die Hebräer in ihren Anfängen vor der Vermischung mit den Semiten bei ihrem Auszug in die Wüste Arier gewesen wären, wie er versichert, dann ist nicht einzusehen, wieso jene, denen es gelungen war, sich bei Zeiten nach dem Norden zurückzuziehen und sich in Europa von Neuem mit den anderen arischen Stämmen zu vereinen, den Überlebenden der Katastrophe, die Atlantis, Helgoland, Gobi und Asgard überfluteten, Spanhut bestätigt uns dies, und die nicht an diesem tödlichen Auszug teilgenommen haben und ihre merowingischen Nachfahren an der Vermischung mit den in der Wüste Sinai umherirrenden teilgehabt haben können. Laut den beigebrachten Prämissen des Autors sollen die Juden einst Arier gewesen sein, das heißt Hebräer, nicht jedoch die Merowinger Juden. Diese sind ausschließlich Arier. Wäre der Sachverhalt so, wie er uns von Gérard de Sète dargeboten wird, dann ließe sich die unerklärliche Geschichte Frankreichs seit dem Mittelalter bis in unsere Tage besser verstehen, und man könnte jene irrationale und tiefgehende Abneigung so vieler gallischer Schriftsteller und Denker gegen die germanisch-nordische Ethnologie begreifen. Wenn die Franzosen und Basken Juden sind, wie man es aus den Schlussfolgerungen des Sets entnehmen kann, und auch das englische Könighaus jüdisch ist, dann ließe es sich archetypisch erklären, warum es baskische Viehhirten waren, welche die auf dem Mont Segur befindlichen Katharer verrieten, indem sie Simon de Montfort Kenntnis von einem geheimen Pfade gaben, der auf dem Berggipfel führte. Und es wäre dann auch gerechtfertigt, dass zu der Zeit, als 700 Jahre seit dem Fall der Katharerburg vergangen waren, ihre rassenmäßigen und geistigen Nachkommen, die Anhänger Hitlers, die angebliche Bombardierung von Guernica durchführten. Es würde seinerseits auch die Vernichtung der Katharer und Templer durch einen französischen König, der das göttliche Königtum widerrechtlich an sich gerissen hatte, erklären. Denn es war ja das Bestreben der Templer, dieses Königtum wieder einzuführen. Und man wird dann, Auch den tief verwurzelten Antigermanismus der britischen Krone sowie die Bestätigung de Gaulles in der Résistance begreifen und kann zum anderen Extrem hin die heldenhafte Verteidigung des Hitlerbunkers in Berlin durch die französische SS-Division Charlemagne, des mütterlicherseits merowingischen Königs, entsprechend bewerten. Die Merowinger stammen von einer Rasse von Giganten, von halbgöttlichen Außerirdischen ab, wie auch die Westgoten. Der Jude erhob das Teil über das Ganze. Jehova, Marx, Freud. Es muss gesagt werden, an ihren Göttern werdet ihr sie erkennen. Die Arier sind Heiden und ihre heidnischen Götter leben und lassen leben. Manchmal geraten sie in Streit und es kommt sogar zum Kriege. Das aber niemals wegen eines geistigen Ausschließlichkeitsanspruches, sondern wegen einer Aufgabenteilung zur Wahrung des eigenen Wirkungskreises oder zum Zweck eines kriegerischen Turnierkampfes als Kriegsspiel. Andererseits ist der alleinige Gott der Semiten auf Ausschließlichkeit bedacht. Vor seiner Wahrheit existiert keine andere und danach auch nicht. Es gibt keinen neuen Avatar, weder von einer Wiedereinkörperung weiß man, noch von einer Auferstehung der Götter. Von Christus hat die ganze Menschheit im Irrtum des Heidentums in der Sünde gelebt. Man versichert uns auch, dass vor Marx niemand die Wahrheit erkannte, dass sich alle geirrt haben. Nichts war vor ihm und nichts wird nach ihm sein. Der Jude erhebt das Teil über das Ganze. Für Freud gibt es als Hintergrund eines beliebigen Geschehens nur den Sex. Für Marx nur die Wirtschaft. Übrigens wird immer der Nachdruck auf etwas gelegt, das, obwohl es an sich nicht minderwertig ist, minderwertig gemacht wurde, um es dem Höherwertigen entgegensetzen zu können. Weder Freud hielt den Sexus für eine Göttlichkeit, noch machte Marx aus der Wirtschaft eine Entelechie. Beide, Sexus und Wirtschaft, hatte man vorher zu dunklen Kräften der Materie erniedrigt, die lediglich aus mechanistischer Dialektik heraus wirksam sind und dadurch eine nivellierende Wirkung nach unten hin ausüben, dass sie die Neigungen des Pasu versinnbildlichen, den Aufstand der Sklaven, wie Nietzsche meinte. Jung sucht die Ganzheit des Unus Mundus, den Ausgleich zwischen den Bestrebungen, die Harmonie. Das Gleiche geschieht bei Luzibel, dem König des Lichts und der Schönheit und dem atlantischen Christus. Ist der Arier unduldsam geworden, dann nur, weil er in religiöser oder philosophischer Beziehung verjudet, semitisiert worden ist, oder aber als Reaktion gegenüber einer ihm auferlegten fremden Auffassung von der Welt und dem Leben, weil man ihn um seine Weltanschauung gebracht hat. Jehova duldet keine anderen Götter neben sich. Er ist eifersüchtig, lunar, besitzbegierig, auf Ausschließlichkeit bedacht. Das trifft auch auf den alleinigen Gott des Christentums zu, der so grundverschieden ist von der arischen Anschauung Leibniz mit seiner Vielzahl von Monaden oder dem hinduistischen Samkhya mit seinen zahlreichen Purushas, von denen ein jeder vollendet ein Ganzes in sich selbst ist. Es gibt keinen echten Arier, der, auch wenn man ihn scheinbar bekehrt hat, ein Monotheist sein könnte oder ein wirklicher Fanatiker. Er wird immer ein Heide bleiben mit seinen vielen Göttern und Dämonen, wie die Griechen, die Hindu, mit einem gewissen shivaistischen Anflug seiner Lebensanschauung, denn groß war die Anzahl seiner außerirdischen Ahnen, der hierher gekommenen Engel. Wo auch immer Ausschließlichkeit, Teilung des Ganzen herrscht und keine Ganzheit des Seins, da kann es keine Freude geben, weil es weder Berührungspunkte noch ein Einssein mit dem lebendigen, atmenden Kosmos gibt. Das ist in den marxistischen Ländern der Fall, wo alles hässlich geworden ist und sogar das Gras traurig aussieht, da diesen Ländern dort eine dem jüdischen Kahal ähnliche Lebensordnung aufoktroyiert wurde, wie es uns Henry Ford in seinem Buche »Der internationale Jude« bestätigt.